Kapitel 2 Land und Stadt. Aufgabe 1a. Hallo, ich heiße Ute Schuster. Ich komme aus Deutschland, aus München. Woher kommen Sie? Ich heiße Gregory Florescu. Ich komme aus Rumänien, aus Bukarest. Ich heiße Pablo Santana. Ich komme aus Bolivien, aus La Paz. Ich heiße Ana Pereira Veloso. Ich komme aus Brasilien, aus Fortaleza. Ich heiße Yusuf Al-Samir. Ich komme aus Marokko, aus Casablanca. Ich heiße Gül Palak. Ich komme aus der Türkei, aus Izmir. Ich heiße Eva Kuhl. Ich bin aus Polen, aus Danzig.